Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Herr Schumacher. Herr Schumacher, ich rufe Sie zur Ordnung und bitte zum Schluss zu kommen. Und wenn? Nein, nein, und, das ist außer der Reihe. Das und geht. Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die rechtlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist.